Ein Seminar über die Pflege von Wasserressourcen und Abfällen zum Umweltschutz im Gebiet um das Gebirge Baekdo fand vom 31. Juli bis 2. August im Kreis Samjiyeon, Bezirk Ryanggang statt. Die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche wie des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz, des Ministeriums für Kommunalwirtschaft und der staatlichen Generalverwaltung für Tourismus sowie die Lehrer und Forscher der wissenschaftlichen und Bildungsorgane nahmen daran teil. Zugegen waren dabei auch Professorin Park-Kyung-ae aus der kanadischen British Columbia Universität, Direktorin des kanadisch-koreanischen Programms für Wissensaustausch und Zusammenarbeit und weitere ausländische Umweltschutzexperten. Die Redner erwähnten die Wichtigkeit des Umweltschutzes und äußerten ihre Erwartung, dass das Seminar ein bedeutsamer Anlass dazu wird, umfassende Kenntnisse und Erfahrungen über die Pflege von Wasserressourcen und Abfällen für den Umweltschutz im Gebiet um das Gebirge Baekdo auszutauschen. Auf dem Seminar wurden Dissertationen wie die Beeinflussung der Wasserumwelt durch die Entwicklung des Gebietes Samjiyeon und die Maßnahmen zur Verhütung der Wasserverschmutzung und die Methode der Wasserreinigung mit Hilfe der Wasserpflanzen veröffentlicht. Während des Seminars besichtigten die Teilnehmer das Gebiet um das Gebirge Baekdo für dessen Umweltschutz und tauschten dabei miteinander nützliche Meinungen aus.